Stadion 100 mit einem Verkehrshinweis. Grunewald, die Hubertusallee Fahrt Richtung Roseneck ist zwischen Hertha-Straße und Delbrückstraße wegen einer Gefahrenstelle auf einen Fahrstreifen eingeengt. Verkehrshinweis zum Zweiten, DDR Autobahn 11, Berliner Ring Hannover, in Fahrtrichtung Hannover, Vollsperrung der Richtungsfahrbahn zwischen Anschlussstelle Ziesar und Thesen. Grund dafür sind Bauarbeiten. Großstadtfieber. Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. Auf 103,4 MHz. Großstadtfieber auf Radio 100. Ja, good morning, goeiemorgen, bonjour, etc. pp. Beim Großstadtfieber vom 10.09.1990. Schnapsdatum haben wir gerade mal so verpasst. Heute für euch hier, AB an den Reglern, die die Welt bedeuten. Hagen suchte die Musik aus. Angela Gobelin in der Redaktion, Carla Schlender am Mikrofon. Guten Morgen.